Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Herzeleute zog fort aus ihrem Land in einen Wald, in die öde Wildnis von Soltane. Es waren nicht die Blumen auf der Wiese, die sie lockten. Jammer füllte ihr Herz. Da lag ihr nichts an Blütenkränzen, seien sie nun rot oder in hellen Farben. Vielmehr hatte sie hier das Kind des edlen Gamuret in Sicherheit bringen wollen. Herzeleute ist die Mutter dieses Kindes. Ihr Sohn Parzival wächst heran in der Abgeschiedenheit des Waldes von Soltane. Herzeleute will ihn vom Rittertum fernhalten, aus Sorge, wie es heißt, denn Parzivals Vater Gamuret wurde im Kampf getötet und Herzeleute will ihren Sohn vor diesem Schicksal schützen. Das ist verständlich, aber nicht unbedingt klug. Die Mutter erreicht mit diesem Verhalten genau das Gegenteil. Als Parzival im Wald ein paar Rittern in ihrer strahlenden Rüstung begegnet, ist er voller Bewunderung und hält jeden für eine göttliche Lichtgestalt. Der Fürst sprach: Ich bin nicht Gott, bin aber seinem Willen gern gehorsam. Du kannst 4 Ritter hier sehen, wenn du deine Augen aufmachst. Der Knabe fragte weiter: Du redest von Rittern. Was ist das? Wenn es nicht göttlich ist, was an dir so glänzt, dann sag mir, von wem kann man Ritterschaft erhalten? Die gibt der König Artus. Junger Herr, wo der daheim ist, dahin müsst ihr kommen. Dann hilft euch der zu Ritters Namen, und zwar so, dass ihr euch nicht dafür zu schämen braucht. Ihr seid gewiss adelig genug für einen Ritter. Das Parzival-Epos des Wolfram von Eschenbach stammt aus dem frühen 13. Jahrhundert. Es stellt einen sensiblen, schönen und neugierigen jungen Mann vor, dessen Tumpheit nicht naturgegeben ist, sondern ein künstlich herbeigeführter Zustand des Nichtwissens. Denn Parzival bekommt weder religiöse noch weltliche Erziehung, weder wird er mit den höfischen Verhaltensnormen noch mit den Minneregeln vertraut gemacht. Und doch zieht es ihn in diese fremde Welt. Er will unbedingt Ritter werden und bricht aus der schützenden Wildnis von Soltane aus. Seine Mutter versucht bis zuletzt einzugreifen, gibt ihm ein Narrenkleid und ein paar allzu einfache, missverständliche Ratschläge mit auf den Weg. Sie hofft, dass er zu ihr zurückkommt, sobald er draußen in der Welt scheitert und verspottet wird. Aber Parzival schlägt sich durch, wenn auch gegen viele Widerstände. Dabei lädt er Schuld auf sich. Er tötet einen Ritter, raubt ihm die goldrote Rüstung und wird nun selbst der Rote Ritter genannt. Indem er dem Pferd die Zügel überlässt, kommt er, ohne es zu wollen und ohne jedes Wissen, zur Gralsburg Munzalvesche. Der Name bedeutet zweierlei: Mons Salvationis, das heißt Heilsberg, und auch Mons Sauvage, also wilder Berg. Dort, auf der Burg, erlebt Parzival die geheimnisvolle Gralszeremonie. Ein riesiger Festsaal mit mehreren hundert Gästen, das ganze Register von Kleidung und Verhaltensformen der Elite. Die Schwester des Königs betritt den Saal. Ihr Gewand war aus arabischer Seide. Auf einem grünen Seidentuch trug sie den Inbegriff paradiesischer Vollkommenheit, Anfang und Ende allen menschlichen Strebens. Dieser Gegenstand wurde Gral genannt und übertraf alle Vorstellungen irdischer Glückseligkeit. Die edle Gesellschaft war beim Gral zu Gast. Und zwar deshalb zu Gast, weil der Gral wie ein Füllhorn Speisen und Getränke schenkt, so viel man braucht. Außerdem hat er eine wunderbare Eigenschaft. Er wirkt verjüngend und lebensverlängernd. Und dennoch, Parzival erlebt hier kein wirkliches Fest, sondern dunklen, schwermütigen Prunk. Widersprüchliche Vorgänge, die er nicht versteht und auch nicht als lebendigen, produktiven Gegensatz erfahren kann. Die Gemeinschaft wirkt auf seltsame Weise bedrückt. Dem Gralskönig Anfortas ist der frohe Mut verletzt. Er hat eine schmerzende Wunde und diese Wunde ist wie zerfressen von Frost. Nicht nur der Gral wurde zu ihm hereingetragen, sondern auch eine blutende Lanze. Warum? Was hat es damit auf sich? Parzival fragt nicht, was dem König Amfortas fehlt. Es ist so, dass natürlich in der Forschung dieses Frageversäumnis ganz zentrale Rolle gespielt hat und man ja lange versucht hat, die Gründe herauszufinden. Und da hat natürlich Richard Wagner so seins dazu getan für die Rezeption. Auch das Parzival, in dem ja Wagner eben den reinen Toren entwirft. Aber ganz so ist das eben bei Wolfram in dem Parzival-Roman nicht. Das Frageversäumnis hat einen ganz klaren Zusammenhang. Sagt die Mediävistin Professor Ina Karg und erläutert, Parzival hat Regeln mit auf den Weg bekommen. Unter anderem, er soll sich an die Ratschläge eines Gravisemann, also eines grauen, alten, weisen Mannes halten. Und er trifft dann diesen alten, weisen Mann, Gurnemanz heißt er. Und dieser Gurnemanz sagte, du sollst nicht so viel fragen. Und als dann der Parzival im 5. Buch wird das erzählt, das erste Mal zu Gralsburg kommt und das Wunder groß, so heißt es da, wohlgemerkte Parzival, jedoch in Verdross des Fragens. Also er hat sich an den Rat des Gurnemanns erinnert. Und das ist nun sein eigentliches Fehlverhalten, dass er allzu mechanisch Weisungen befolgt. Er handelt nicht der jeweiligen Situation angemessen, weil er noch gar nicht die Reife und Erfahrung hat, um Situationen einschätzen zu können. Parzival schweigt und enttäuscht damit die hohen Erwartungen der Gralsgesellschaft. Er erfüllt sie nicht. Was ist denn der Grund für das Leiden des Königs? Amfortas, so ist zu erfahren, hätte nur die ihm von der Gralsinschrift zugewiesene Frau heiraten dürfen. Er hat aber gegen dieses Gebot verstoßen und sich selbstständig eine Frau ausgewählt. Und im Dienst dieser Frau ist er dann verletzt worden. Er hat einen Speer in die Seite bekommen und diese Wunde, die heilt nicht. Und da ist auf dem Gral, der bei Wolfram ja ein Stein ist, angedeutet worden, angezeigt worden, dass jemand kommen muss, der eine Frage stellt und ihn durch diese Frage erlöst. Dann wäre das Epos mit dem 5. Buch bereits abgeschlossen. Es umfasst aber nach der heute gültigen Einteilung 16 Bücher mit rund 25.000 Versen. Parzival hat noch eine lange Entwicklung vor sich. Er wird dann aus der Burg am nächsten Tag ja fast schon vertrieben. Er weiß überhaupt nicht, was da jetzt passiert ist. Vorher waren alle so nett und freundlich und zuvorkommend. Und am nächsten Tag ist dann keiner mehr da. Und dann zieht er also los, reitet los in den Wald. Und dann trifft er erneut, war schon vorher einige Begegnungen, trifft er erneut auf seine Cousine Sigune. Und die fragt ihn dann, was, du kommst von der Gralsburg und du hast nicht gefragt. Und das ist ja furchtbar. Insgesamt 4-mal trifft er seine Cousine. Jede Begegnung mit ihr verschafft ihm Klarheit über sich selbst und über seine Aufgabe. Zuerst hat Sigune ihm gesagt, wer er überhaupt ist, woher der Name kommt, Parzival, mitten hindurch, und dass er mütterlicherseits aus dem Gralsgeschlecht stammt. Du stammst aus treuem Herzen, sagt sie zu ihm. In der Tat, diese Fähigkeit zur Treue hat er, und das beweist er auf manchmal rührende Art. Zum Beispiel, als er sich allein und unbehaust im Wald wiederfindet und dort im Sommer eingeschneit wird. Er sieht 3 Blutstropfen im Schnee. Das Bild erinnert ihn an seine Frau Contviramurs und er fällt in Trance. Er hat Contviramurs sehr früh, beinahe en passant, geheiratet und bleibt dieser schönsten aller Frauen die ganze Zeit treu. Da steht er, ein junger Springinsfeld, verliebt bis über beide Ohren. Dann aber bekommt er einen Schock, denn die Begegnung mit der späteren Gralsbotin Kundry holt ihn hart auf den Boden der Tatsachen. Schande über eure glänzende Schönheit und eure männliche Stärke. Könnte ich bestimmen, wer in Ruhe und Frieden leben soll, euch würde ich es niemals gönnen, treuloser Gast. Die Zunge sollt ihr verlieren, wie euer Herz jede rechte Gesinnung verloren hat. Gott hat euch schon verworfen und für die Hölle bestimmt. Und auch auf Erden wird man euch zur Hölle wünschen, wenn die Edelleute euch erst durchschaut haben. Ihr Ködertier, ihr Natterzahn. Kundry verflucht ihn, weil er nicht nach Amfortas Krankheit gefragt hat und so vermeintlich kein Mitleid zeigt. Sie beschimpft ihn öffentlich vor dem Artushof, der höchsten weltlichen Instanz. Eigenartig ist dabei die Legitimation. Wer gibt Kundry das Recht, so hart zu urteilen? Kann man ihr vertrauen? Der Erzähler selbst bemüht sich um Gerechtigkeit. Wirkliche Falschheit hat er Parzival gemieden, merkt er sofort verteidigend an. Parzival aber stürzt in eine tiefe Krise. Er will auf höfische Freude verzichten, bis er eine zweite Chance bekommt. Er sagt sich von Gott los. Wenn der Rat des alten Gurnemanns falsch war, warum hat Gott es dann versäumt, ihm, Parzival, beizustehen? Nun will ich ihm den Dienst aufkündigen. Wenn Gott mich hasst, so will ich seinen Hass ertragen. Er zweifelt, aber das ist wichtig, er verzweifelt nicht. Er durchläuft eine Phase der Erkenntnis und Buße, wobei er diese Läuterung nicht allein zustande bringt. Denn neben seiner Cousine Sigune ist es der Oheim Trevrizent, ein Bruder seiner Mutter, der ihm hilft, die einzelnen Schichten seines Wesens freizulegen. Mit einem Sündenbekenntnis tritt Parzival am Karfreitag bei dem Einsiedler Trevrizent ein. Ich bin ein Mensch, der Sünde hat. Darauf sprach der fromme Mann, ich stehe euch gern mit Rat zur Seite. Trevrizent erklärt also seinem Neffen die Geheimnisse des Grals. Und er erklärt ihm genealogische Zusammenhänge. Der rote Ritter, den Parzival getötet hat, er hieß Iter und war mit ihm verwandt. Dieser Tod, das deutet Trevrizent an, ist vergleichbar mit dem Brudermord Kains. Und auch wenn Parzival unwissentlich einen Verwandten getötet hat, so nimmt das nichts von seiner Schuld. Er ist tief in Sünde verstrickt. Gib deine Sünde mir, sagt Trevrizent und bietet als eine Art Laientheologe seinem Neffen geistliche Fürbitte, ja sogar Bürgschaft an. Und er zeigt ihm das Wesen Gottes in neuem Licht, löst seinen Zweifel und ermöglicht eine allmähliche Umkehr. Parzival bleibt 14 Tage bei ihm in der Klause, schöpft neue Kraft und vor allem bekommt er durch die Erkenntnis mehr Handlungsfreiheit. Er hat nun auch verstanden, dass er den Gral nicht erobern oder erzwingen kann, sondern dazu berufen werden muss. Gib mir den Sünde her, vor Gotte ich bin den Wandelswehr und leiste, als ich dir angesagt, belieb des Willen unverzagt. Tu, was ich dir geraten habe und bleib fest in diesem Willen, sagt Trevrizent. Als Parzival von der Klause weggeht, verabschiedet er sich für einige Zeit auch aus dem Erzählgeschehen. Et näht nu wilden Mären. Wilde Geschichten. Und Parzival zeigt sich nur schemenhaft hinter dem bunten, theaterhaften Treiben der Welt. Das Epos konzentriert sich jetzt mehrere Bücher lang auf eine Parallel- und Kontrastfigur namens Gawain. Auch er ist mit Parzival verwandt, er ist sein Cousin. Gawain verkörpert den vorbildlichen Artus-Ritter. Tadellos, hilfsbereit, auch als Arzt, immer besonnen, diplomatisch. Er kennt die höfischen Sitten und hält sich daran. Er hat eine starke erotische Ausstrahlung und lebt nicht so ehelich treu wie Parzival. Auch er kommt auf ein Schloss, Chastelmarweile. Auch ihm ist eine Erlösungsaufgabe gestellt. Er scheint aber nicht so ausgeliefert an das Schicksal. Parzival muss existenziell ringen um Erkenntnisse und um seinen Platz im Leben. Gawain kann die ihm zugewiesene Rolle als Artus-Ritter souverän spielen. Eine Episode, die sehr wichtig ist für den Gawain und für den gesamten Roman, wie ich meine, nämlich die Errettung der 400 gefangenen Frauen im Chastelmarweile. Der muss da einige Proben, einige Herausforderungen bestehen. Da gehört zum Beispiel dazu ein rasendes Bett, ein Steinhagel, ein Pfeilhagel, ein wüster Kerl kommt dann auch noch und ein Löwe. Hinterher ist der Gawain fix und fertig, aber er wird dann schön gepflegt von einigen der Frauen. Und Ende läuft dann eigentlich alles auf eine versöhnliche Situation hinaus. Der Versroman vereint also Märchen, Gralssage und Artussage. Er ist in über 10 vollständigen Handschriften und einigen Dutzend Fragmenten überliefert. Ich bin Wolfram von Eschenbach und kann ein Teil mitsange. Schildesambet ist mein Art. Mehrmals meldet sich der Erzähler zu Wort. Er versteht etwas vom Liederdichten, sagt er, und dass er zum Rittertum gehört. Insgesamt aber ist über ihn, wie auch über die meisten anderen Dichter des Mittelalters, wenig bekannt. Wolfram als Erzähler hat einen weiten Horizont. erkennt natürlich das Parsifal-Epos des Chrétien de Troyes. Es ist Vorlage und hat eine ähnliche Figurenkonstellation. Wolfram erwähnt das Nibelungenlied und auch die Dichtung des Hartmann von Aue. Er betont aber, nicht Buchgelehrsamkeit liege seinem Werk zugrunde, sondern eigene schöpferische Erfindung. Darüber hinaus ist dieses Epos, das zu Beginn des 13. Jahrhunderts entstand, auch ein wichtiges zeitgeschichtliches Dokument. Die Zeit um 1200 ist die Zeit der Stauferkaiser bzw. des Streits zwischen Welfen und Staufern nach dem Tod Heinrichs VI. 1197. Das ist das eine. Zum Zweiten ist die Zeit gekennzeichnet von den Kreuzzügen, die ja im 11. Jahrhundert begonnen haben und dann einige Jahrhunderte gedauert haben. Insbesondere ist zu nennen der vierte Kreuzzug zwischen 1202 und 1204. Eigentlich war das Ziel Ägypten und Jerusalem. Letzten Endes ist man in Konstantinopel hängen geblieben und hat da ein Desaster angerichtet, weil Konstantinopel ja zur damaligen Zeit schon christlich war und man eigentlich gegen Christen dann gekämpft hat, was ja ursprünglich ganz anders sein sollte. Und in diesem ganzen Kontext haben wir eine Begegnung mit dem Orient, mit dem Islam, mit einer Art Auseinandersetzung der drei großen Weltreligionen, Begegnung dieser Kulturen. Und das spielt ganz deutlich in den Parsifal mit herein. Das spielt auch insofern mit herein, als Parsifal einen älteren Halbbruder hat, Feirefitz, den sein Vater Gamuret mit der Mohrenkönigin Belakane gezeugt hatte. Hier ist eine ferne, fremde Welt beschrieben, mit oftmals bizarren Zügen, zum Beispiel wenn dieser Halbbruder als schwarz-weiß gescheckt vorgestellt wird. Die Begegnung mit dem Orient spielt auch im Bereich des alltäglichen Lebens mit herein, durch Kleidung, Speisen, Farben, Heilmittel, Schmuck, Edelsteine, märchenhaften Überfluss. Wolfram nennt rund 280 Personen und über 200 geografische Namen. Im Mittelpunkt aber stehen Gamuret im Orient, Gawain in seiner Rolle als Artusritter und Parsifal auf seinem Weg zum Gral. Das Epos stellt also drei ganz unterschiedliche männliche Aventüreketten vor, wobei Aventüre im Mittelalter nicht einfach nur Abenteuer bedeutet. Die Aventüre ist ein Weg der Prüfung, Bewährung, in einem ganz existenziellen Sinn. Und bei näherem Hinsehen schildert der Dichter auch eine lange Reihe von weiblichen Schicksalen. Sigune, Kondviramurs, Kundri, Gawans Frau Orgeluse, außerdem Herzeloide, Jeschute, Kunnevare, Antigoni, Belakane, Repanse de Scheue, Liase. Ein großes, episches Gewebe also. Und da versteht es sich beinahe von selbst, dass viele Fäden im Lauf der Zeit zusammengeführt werden. Denn fasst man die Geschichte enger, so zeigt sich im europäischen Raum um das Jahr 1200 mit dem höfischen Adel eine neue kulturtragende Schicht. Diese schafft sich mit der weltlichen Literatur eine Grundlage für ihr Selbstverständnis. Es geht im Parsifal-Epos einerseits um religiöse Minne und um Treue zu Gott als dem größten Minneherrn. Es geht aber auch um irdische Minne, eheliche Treue. Es geht um die Begegnung mit der Frau, oftmals in einer Situation der Lady in Distress, das heißt, die Dame ist bedrängt, gefangen, erlösungsbedürftig und meist auch umwerfend schön. Dazu Professor Ina Karg. Im Grunde genommen ist es so, dass immer wieder dieser Dienst oder diese Kämpfe mit Frauen verbunden sind. Also das geht schon mit dem Gachmurit los. Der hat immer im Hintergrund eine Frau, wenn er auszieht auf seine Kämpfe. Im Fall von Herzeloide beispielsweise ist es ein Hemd, das er immer mit sich führt. Und da ist immer eine Frau dabei, die ihm auch irgendwelche Tokens gibt, also irgendwelche Pfandgegenstände gibt. Es gibt einen Diskurs, einen Liebesdiskurs oder Minnediskurs. Also wenn man all dies so betrachtet, dann hat man ein literarisches Feld, in dem Paarbeziehungen diskutiert werden und einzelne Geschichten dann eben bestimmte Akzente setzen. Akzente setzen, jedoch ohne einzelne Stellen im Sinne von falscher oder richtiger Minne zu beurteilen. Und auch wenn Wolfram selbst ein klares Treueideal hat, so lässt sich dieses nicht allen Paaren überstülpen. Das Ende des Epos ist auf mehreren Ebenen versöhnlich. Parsifal ist nun handelndes Subjekt, nicht mehr Objekt des Geschehens. Und er sieht auch ein, wie sinnlos es ist, gegen die eigenen Verwandten zu kämpfen. Ich han mich selben überstreten. Das heißt, ich habe die Hand gegen mich selbst erhoben. Mehrmals im Text ist der Leser bzw. Zuhörer einbezogen, er möge sich selbst Gedanken machen. Nicht nur Germanisten, Komponisten und Schriftsteller ließen sich davon inspirieren. Die Tiefenpsychologie im 20. Jahrhundert versteht das Epos als eine Geschichte von Individuation und Bewusstseinsbildung. Sie deutet Doppelungen und Spiegelungen als Phänomene des Übergangs und sieht beispielhaft innerweltliche Konflikte dargestellt. Anima-Figuren, Archetypen. Das Epos wirkt also weit über die Epoche des Mittelalters hinaus. Wird uns menschheitsgeschichtlich Parzival als eine Art Sündenbock geschildert, der stellvertretend für eine Gemeinschaft Opfer, Schmähung, Isolation, Zweifel, Ordnungsverlust auf sich nimmt, um eben diese Gemeinschaft zu erlösen und ihren Fortbestand zu sichern? Oder haben wir uns die Figuren wie in einem großen Schachspiel vorzustellen? Es gibt Deutungsangebote, aber keine endgültige Deutung. Und gerade darin besteht der Reiz dieses Epos. Wie geht es aus? Kundry ist wieder aufgetaucht, als Gralsbotin. Sie bittet Parzival um Verzeihung. Die Schrift auf dem Gral hat ihn zum neuen König berufen. Das Epitaphium ist gelesen. Du sollt des Grales Herre wesen. Parzival kehrt zur Gralsburg zurück, stellt dem Anforters die entscheidende Frage. Öheim, was wirret dir? Er ist endlich wieder mit seiner Frau Kontviramurs vereinigt, lebt mit ihr und den Zwillingssöhnen, die schon über 4 Jahre alt sind. Einer der beiden wird Lohengrin sein. Wolfram antwortet auf das komplizierte Geschehen mit dem Bekenntnis, dass es das höchste Ziel des Menschen sei, Gnade vor Gott zu finden und zugleich die Achtung der Welt zu erringen. Parzival hat, wenn auch auf Umwegen, dieses Ziel erreicht. Wir stellen außerdem fest, es wird viel geheiratet im 16. Buch. Und nicht nur deshalb empfehlen wir, selber lesen. Sie hörten Wolfram von Eschenbach, Parzival von Christine Pitzke, Regie Martin Trauner, Technik Roland Böhm. Es sprachen Detlef Kügo, Stefan Merki und Katja Schild. Eine Sendung von Radio Wissen.